Telekom Fernsprechkabine Friedelstraße 34. Der Fernsprecher ist wieder da. Vermutlich wurde er im Zuge einer Wartungsmaßnahme vorübergehend außer Betrieb genommen und ausgetauscht. Das sieht so aus, als würde es sich hier um ein Gebrauchtgerät handeln. Ansonsten, außer wild gestikulierenden Menschen auf dem Bürgersteig, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.